Jesus gebührt alle Ehre. Früh am Morgen, jeden Tag, spät bis in die Nacht, erheben wir den Namen unseres Herrn. Wer ist wie der Herr? Es gibt niemand. Wer ist wie der Herr? Er ist stark und mächtig. Wer ist wie der Herr? Er ist fröhlich, steht auf und lasst uns ihn preisen. Preisen Herrn, preisen Herrn. Jesus gebührt alle Ehre. Früh am Morgen, jeden Tag, spät bis in die Nacht.